Pop und in Meter kaut, Poren kaputten Munde, pumpenden Tone Kraut, toten Urpump, ne Kunde. Dünne Truten am Kopf, Knaupen unter dem Top, Ratten poken um den Puh, Motten an der Kuppe nu. Tu den roten Kappen um, tu ne nackte Noppe drum, tu empor nun den Paket, tu den armen Punkpoet.